Dies ist die Geschichte vom Aufstieg und von der Verstümmelung einer westdeutschen Führungskraft. Es war anno 42 in Paris, wo er ein Neugeborenes hinterließ. Noch sagte das Mann es Chemenees und es war Krieg, Krieg in Paris. Verfrachtet wurde er nach Stalingrad. Er war rechtsdeutsch, ein tapferer Soldat, der doch beim Abschied Wasseraugen hat. Denn Germaines Mutter gab ihm einen Talisman. Ein winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan, mit einem Kettchen dran. Der Talisman im Krieg manch Wundertat, die Kugel, die ihn traf vor Stalingrad, die prallte von dem Enkeltöpfchen ab, traf neben ihm den Kamerad. Als man das Land dann in zwei Stücke schlug, sprang er noch schnell auf jenen letzten Zug, dorthin, wo man schon wieder Lodenröcke trug. Er hatte nichts auf seinem Leib als diesen Talisman. Ein winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan mit einem Kettchen dran. Sofort begann er mit der Produktion von Enkeltöpfen, nach zwei Jahren schon gab er 5000 Mann Arbeit und Lohn und spielte auf dem Telefon. Vermählte sich mit einer Brauerei, hielt sich ein Mannequin für nebenbei und war schon, wer war reich und dick und frei. Und alles das verdankt er nur diesem Talisman. Ein winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan mit einem Kettchen dran. Dann bekam er Sehnsucht nach Paris und an der Ecke Rue Saint-Denis fand er ein Mädchen, das Germaine hieß und es war Frieden in Paris. In jenem kleinen Zimmer für die Lust, wo er sein feines Tuch ablegen musste, da schrie das Mädchen, wies auf seine Brust. Meine Mutter gab dir damals diesen Tag. Talisman. Dies winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan, mit diesem Kettchen dran. Der Mutter schwor sie auf der Totenbahn, zu rächen Not und abgeschnittenes Haar, als Strafe, weil sie ein feines Liebchen war. Und jetzt wird die Rache war. Paris ist abends laut, man lacht, trinkt Wein. Wer hört schon eines Mannes schrilles Schreien? Wer hört schon, wenn wer brüllt, lass dran, sie ist mein? Und wer kennt schon die Geschichte von dem Talisman? Ein winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan, mit einem Kettchen dran. Damit ist zu Ende mein Bericht. Und das ist die Moral von der Geschichte. Erfülle immer deine Vaterpflicht, entweder ganz oder sonst nicht. Und weiter lädt dies tragische Geschick. Kehr nie an einen Kriegsschauplatz zurück. Zu schnell verliert ein Krieger Stolz und Glück. Und darum merkt euch die Geschichte von den Tagen. Ein winzig Enkeltöpfchen war's, aus grünem Porzellan, mit einem Kettchen dran.